Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Heute befinden wir uns an einem kalten Donnerstag, den 3. Dezember 2020, zur später Stunde im Phonodrom. Ja. Draußen ist es kalt. Ja, es ist gefühlt kälter, als es eigentlich ist. Es ist also 1 Grad Temperatur, aber es weht ein kalter Wind. Ja. Und ich habe vorhin mal nachgeschaut. Also der Deutsche Wetterdienst sagt gefühlte Temperatur -4. Ja, so fühlt sich. Und das ist auch so, denn ich bin ja zu Fuß hergekommen und es hat mich da irgendwie weggeblasen. Also es war wirklich unangenehm. Ja, das stimmt. Ja, seit heute sind die Corona-Maßnahmen weiterhin verschärft worden, ne? Ja, verschärft ja nicht. Ja, verlängert. Verschärft. Und manche Bundesländer haben sie verschärft, ne? Ja, ja. Sachsen und Co. Ja. Ja, aber nicht so wie in Italien. Nee. Die hat ja gesagt, Weihnachten. Fällt aus. Ja. Ja. Also das fand ich schon krass. Also gerade Italien, ich meine, da ist auch der Vatikan und so, also die Kirche spielt da eine starke Rolle und Weihnachten spielt da eine sehr starke Rolle und vor allen Dingen der Familienzauber, also eigentlich alle, na ja gut, von den einen Freunden aus Pisa, da ist die Mutter gestorben, aber sonst hätten die zu Weihnachten da durchs halbe Land fahren müssen. Mhm. Und da gibt's halt viele, die in der Situation sind. Mhm. Also gerade Leute, die in den Beruf eingestiegen sind, der woanders ist und so. Und die sind alle da sehr, das ist ja ein ziemlicher Einschnitt, dass man denen sagt, ihr müsst zu Hause bleiben. Stell dir mal vor, das wäre hier in Deutschland. Also. Ja, würden sie uns, die Querdenker, würden uns noch querer stehen, ne? Naja, die würden dann noch was. Und das sind natürlich nicht so viele, also. Ja, aber ja, ich finde auch, also auch die die Maßnahmen in Spanien waren ja auch, also da ist ja in Deutschland ja alles. Ja, ja, hier wird eigentlich kaum was gemacht. Ja. Und dann wundert man sich. Genau, und dann wird es sich extrem beschwert, gell? Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Ja, wir haben noch ein bisschen, wie es weitergeht, wir haben auch noch ein bisschen Störungen im Betriebsablauf gehabt auf unserer Webseite. Wir haben ja unsere ganze Genusscast-Webseite ja komplett, also umgezogen und neu installiert, weil wir haben ja eine Version, die haben wir ja schon seit Jahren immer wieder geupdatet und wie das halt so WordPress ist, ab und zu verträgt es manche Dinge nicht und dann fängt man mit diesen ganzen Datenbank-Aufräum-Tools und WordPress-Bordmitteln und irgendwann endet man dann quasi in so einem Problem, dann stellt man fest, dass die PHP-Version unten drunter zu alt ist und die Datenbank zu alt ist und so weiter. Das habe ich auch mal schon. Das ist ganz schlimm und jetzt haben wir das dann aufgebaut. Es waren die Feeds eine Zeit lang nicht verfügbar. Jetzt sollte aber alles wie gewohnt wieder funktionieren. Die Feeds sollten wieder in die Feedreader und in die Podcast-Player wieder reinlaufen. Es kann unter Umständen sein, das habe ich erst zum Schluss bemerkt, dass jetzt eine Folge, die Folge Nummer 49 über Gummibärchen, als neue Folge noch angezeigt wird, bevor die anderen neuen Folgen angefolgt werden. Also jemand, der quasi die letzten 3 Episoden catcht, hat die erste alte Episode ist die 49, das ist quasi die falsche. Dann geht es weiter mit der 66 und mit der 67. Das sind dann quasi die 2 letzten aktuellen. Also wenn da das noch passieren sollte, dann bitte drüber hinwegzusehen. Ich habe das jetzt korrigiert. Ich wollte das andere auch noch korrigieren, aber der Aufwand ist einfach riesig. Da muss man irgendwie das XML da umschreiben und machen und tun und nochmal neu aussehen. Da wollte das Apple nicht haben und ach, die üblichen Problemchen halt. Also wenn das passieren sollte, sieht es uns nach. Jetzt sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren. Ja, ja, danke für deinen Einsatz. Das ist ja immer viel Arbeit. Ja, das stimmt. Und ich bin da leider nicht so erfahren, was Webseitenmanagement angeht. Von daher ist es ganz schön, dass du das machst. Und wir sind nach wie vor bei Uberspace. Ja, nach wie vor unterstützen wir Uberspace, auch jeden Monat finanziell. Hosting, wie heißt das bei denen? Hosting ohne Stars oder so? Ich weiß es gar nicht. Da ist natürlich ein cooles Community Projekt, ja, außer ich in dem Dunstkreis des CCCs und auch mit Station in der Pfalz in Mainz. Da gab es natürlich jetzt auch die Tage nicht so schöne Nachrichten aus Mainz, aber Uberspace, wir glauben nach wie vor an euch, wir mögen euch, wir supporten euch und darum sind wir natürlich mit unserem Webspace beziehungsweise mit unserer ganzen Einrichtung bei euch und das war auch der Grund, aus Uberspace 6 ist Uberspace 7 geworden. Genau, ja, da muss man was tun. Ja, und da in dem Zuge habe ich das gleich alles mal einen ganzen Abwisch gemacht, weil das war sonst nicht mehr schön. Mhm. Ja. Genau. Ja, schön. Ja, jetzt wo wir das gesagt haben, können wir in den Wein einsteigen. Es ist ja Winter, es ist kalt. Da dachte ich mir, naja, wir müssen ein bisschen auf Rotwein kommen. Und da trafen sich zwei Zufälle. Der eine war gar nicht so zufällig. Das war das Genusspaket von BASF, was wir ja, also Genießer-Abo, was wir ja beziehen. Und was ich wirklich nur sehr empfehlen kann, dass es kommen tolle Weine. Also, das hoffe ich auch für heute. Diesmal Rotweine der Iberischen Halbinsel, Weine aus Spanien und Portugal. Da schreiben sie dann sogar von der Sonne verwöhnt und dadurch dicht und gehaltvoll. Die Weine aus Spanien und Portugal werden sie in ihren Bann ziehen. BASF, we create chemistry. Gut. Und ein Kollege von mir hatte mir vor anderthalb Jahren einen Wein aus dem Urlaub mitgebracht, aus Katalonien, was ja auch auf der Iberischen Halbinsel liegt und provisorisch zu Spanien gehört. Ja, und er hatte den auch gekauft. Eigentlich war das gesamte Etikett, was man sehr selten hat, komplett auf Katalanisch ist. Also da ist kein Spanisch drauf, nix. Und wahrscheinlich hat er ihn deshalb gekauft. Und ich habe festgestellt, dann, als ich ihn getrunken habe, dass er mir sehr gut schmeckt. Mhm. Und dass es plötzlich in billiger den neueren Jahrgang gibt. Mhm. Inzwischen habe ich allerdings festgestellt, dass der Jahrgang 2012 auch noch verfügbar ist auf Vivino und auch nicht wirklich sehr teuer ist. Das heißt, Moment, der war dann sogar noch günstiger. Aber das war in dem Moment, als ich ihn gekauft habe, nicht der Fall. Da konnte man nur den 2015er kaufen, für sehr günstig allerdings. Also liegt bei 20 Euro die Flasche und früher, also mein Kollege hat wohl etwas mehr dafür ausgegeben. Mhm. Ja, und das hat mich dazu bewogen, da noch Flaschen nachzukaufen und der ist auch hier. Der kommt aber nicht als erster, weil ich die in einer bestimmten Dramaturgie hier aufgestellt habe, aus verschiedenen Erwägungen. Ja, ich weiß ja nicht, wie sie schmecken, mit Ausnahme dieses einen. Und dann habe ich die Beschreibung mir angeschaut und habe so ein bisschen, habe sie dann ja geöffnet, damit sie schon mal lüften. Denn so Weine aus Spanien haben oft viele Tannine und müssen ein bisschen oxidieren, damit der Geschmack gut durchkommt. Deshalb sind die jetzt schon etwas geöffnet hier. Den ersten habe ich auch schon mal eingegossen. Das war zu viel eigentlich zum Probieren, aber müssen den ja nicht austrinken. Damit er sich im Glas schon mal so ein bisschen akklimatisiert und ein bisschen Luft bekommt und damit diese Oxidationsprozesse in Gang kommen, die dann den Geschmack ja deutlich verbessern. Naja, und durch das dran riechen und so habe ich mir erlaubt, die dann doch nochmal umzustellen. Deshalb auf dem Foto, was ich schon vorher umständlich gemacht habe, stehen sie dann doch nicht ganz in der richtigen Reihenfolge, weil ich dann noch eine Umstellung vorgenommen habe. Ich glaube, jetzt stimmt die Dramaturgie. Das Ganze ist eine kleine Reise, die wir machen. Wir fangen in Navarra an, also im ganz Nordosten. Der Iberischen Halbinsel, also praktisch an dem Punkt, wo man auch zuerst hinkommt, wenn man von hier reist oder pilgert. Es gibt ja viele Leute, die pilgern. Von Navarra aus machen wir einen Ausflug nach Süden, aber Südosten, Südkatalonien, ist Priorat, das ist eine Gegend, eine traditionelle Gegend, die gehört jetzt zur Provinz Tarragona, da kommt der zweite Wein her. Dann reisen wir rüber nach Portugal und haben einen portugiesischen Wein, der vielversprechend ist. Also ich glaube, dass der wirklich interessant ist und dann reisen wir natürlich wieder zurück über Rioja und wir können sogar von Lissabon aus, also das ist natürlich hier vom der Wein kommt aus dem Norden von Portugal, Lissabon nicht im Süden, aber wir können von Lissabon aus den Nachtzug nehmen und fahren dann fast an dem Weingut vorbei, Egoden Ugarte, und das liegt in Rioja, im alavesischen Rioja im Süden, und also im Süden von Burgos, ja, und sind dann dort, fahren dann dort mit dem Nachtzug vorbei. Dann dürfte es, wenn wir da ankommen, schon wieder Tag sein, weil der Nachtzug durch Spanien fährt. Mhm. Und kommen auf diese Weise wieder in Richtung Deutschland. Ja, passt. Also praktisch einmal eine Rundreise. Und ja, ich glaube, auch der letzte Wein wird alle anderen insofern toppen, als man danach vielleicht nicht wieder zurück will. Okay. Also, naja, es muss nicht der beste sein, aber es ist der schwerste und tanninhaltigste und ausgebauteste und exklusivste und so. Mhm. Ne? Wobei der katalanische den meisten Alkohol hat, also etwas mehr als der letzte, also 15%. Aber das merkt man nicht, also, sage ich jetzt schon mal voraus. Ja. Ja, Rotwein ist ja eher so deine Spezialität. Ich bin ja sonst eigentlich nur, also auf bis auf wenige Ausnahmen, ein exklusiv Weißweintrinker. Aber das stimmt, zur Jahreszeit und zur Temperatur passt das ganz gut. Sind es eher jetzt so Essensbegleiterweine oder eher so Sipping-Weine vorm Kamin? Auf was muss ich mich so jetzt mal mental drauf vorbereiten? Das sind Weine, die man zum Essen trinken kann, die auch zum Essen getrunken werden. Die sind also vielleicht, vielleicht ist der eine oder andere sogar gar nicht so sehr zum Alleintrinken gedacht, weil er dann doch, also ich kann mir vorstellen, dass zwei davon doch etwas tanninhaltig sind. Aber es sind alles sehr gute Weine. Also wir sprechen hier von einer Preisrange von angefangen so bei 8-9 Euro bis hin zu weit über 20 Euro die Flasche. Und das sind natürlich Top-Weine, die kann man eigentlich zu jeder Gelegenheit auch so trinken, auch am Kamin trinken. Aber ja, ich weiß es nicht. Vielleicht sind einige zu heftig zum alleine trinken. Das können wir ja feststellen. Wir müssen sie ja dann auch nicht austrinken. Und du kannst die Flaschen ja dann mitnehmen zum Trinken am Kamin. Genau, bin ich mal gespannt. Ja. Okay, das heißt, wir trinken jetzt, was haben wir jetzt im Glas? Also Glas haben wir jetzt den Optimo. Mhm. Das ist die Bezeichnung einer Serie, Kollektion nennen sie das, Kollektion Optimo aus den Bodegas Alconde. Die Bodegas Alconde liegen halt in Navarra. Sind sicherlich auch da ein herausragendes Weingut. Navarra ist ja auch traditionell ein richtiges Weinland. Das ist wieder der Süden von Navarra. Also da, wo man schon nicht mehr Baske spricht. Alconde ist ja auch ein eher spanischer Name. Und das ist vielleicht der unauffälligste von den Weinen hier. Deshalb steht er auch ganz am Anfang. Und deshalb beginnen wir unsere Reise auch da. Optimo klingt natürlich sehr, sehr gut. Was eben auf Spanisch eben nicht unbedingt sowas bedeutet wie optimal, also ein Kompromiss, sondern tatsächlich ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Das soll also ein ausgezeichneter Wein sein. Also die Wein Macher steht hier, riefen Optimo, als sie den probiert haben. Also das ist die Nachbarregion von Rioja, wo wir dann eben auch unsere Reise beschließen. Also wir machen tatsächlich so einen Kreis und und hier im Süden von Rioja haben wir zum Teil Wein auch an Berghängen schon. Diese Region Ribera Alta ist also eine Unterregion von Navarra, Die ist halt besonders dafür bekannt, dass dort ja viel Sonne hinkommt und das wirkt sich halt positiv auf den Wein aus. Und es ist ein Cuvée, wie fast alle. Das wollte ich letzte fragen. Ist kein Cuvée. In der Regel. Interessanterweise, ja. Interessanterweise, da werden wir nachher noch drauf kommen. Der sollte eigentlich ein Cuvée sein, ist es aber nicht. Mhm. Also ganz überraschend. Aber die, also viele der spanischen Weine sind Cuvée-Weine und das ist hier auch der Fall bei diesem. Das ist eine Mischung aus Merlot und Cabernet Sauvignon. Mhm. Ja. Da muss ich dich korrigieren. Da ist noch eine Weinsorte drin, die ganz typisch ist für Cuvées. Mhm. Da müsste noch ein Tempranillo drin sein. Ja, auf den Tempranillo kommen wir eigentlich ganz zum Schluss. Okay, aber der sollte hier eigentlich nicht drin sein. Also ich würde behaupten, er ist drin. Aha, wo nimmst du deine Informationen her? Von Vivino? Nehme ich aus Vivino. Muss nicht korrekt sein. Und es wäre sehr typisch für, wenn man den in Cabernet Sauvignon und Merlot nimmt man, also meine bescheidenen Spanischkenntnisse, also spanischen Weinkenntnisse, dass der Tempranillo da noch meistens mit eine Rolle spielt, weil er sehr ertragreich ist. Ja, ja. Wird ja auch gerne mal als Tafeltraube auch benutzt und der hat ja so eine, wenn man die Traube an sich isst, hat der so eine leichte Kräuternote. Also man hat so ein bisschen dieses Grasige als Geschmack dabei. Im Wein ist es aber gar nicht so. Mhm. Im Wein gibt der so eine gewisse Robustheit, eine gewisse Tiefe. Ja, ja. Und den nutzt man halt gerne für, ja, also in Kombination mit einer Cabernet Sauvignon als Ausgleich, weil ein Cabernet natürlich bedeutend feiner ist, gell? Mhm. Also ich bin gespannt. Also das ist jetzt nur so meine Vermutung. Du kannst mich natürlich auch gerne. Also auf dem Beipackzettel von BASF, auf den ich mich hier mehr verlassen ja, würde, würde ich auch tun, steht ja. Nur drauf Merlot und Cabernet Sauvignon. Okay. Und das ist natürlich interessant. Also, dass eben Tempranillo fehlt, der aber nachher kommt. Mhm. Der Tempranillo ist übrigens die wichtigste Rebsorte Spaniens. Also, da wird praktisch nur Tempranillo angebaut. Das hat auch was mit der Reblaus zu tun. Die hat ja gewütet in Spanien und hat ja uns zum Beispiel die Orangen gebracht, weil die Valencianer halt ihren Wein nicht mehr anbauen konnten. Also das war natürlich ganz furchtbar für die, ne? Also sind viele Existenzen vernichtet worden, Leute sind ausgewandert, weil sie keine Überlebenschance mehr hatten in Valencia. Aber dann sind ein paar findige Leute auf die Idee gekommen, wir können es mal mit Orangen versuchen, weil Wein ging eben nicht mehr wegen der Reblaus. Und das war dann ein Erfolg und da kommen jetzt in Europa die meisten Orangen, ja. Aber das wird mich ja dann noch mehr sein, weil aus Navarra ja eh dann das schlechte Land für die Anbaugebiete eh für diese Weinsorte ist, dass man dann einen macht ohne. Ja. Aber ich bin gespannt. Wir gucken mal. Also Melonen kann man ja so. Es gibt noch eine Besonderheit bei diesem Wein. Die verrate ich vielleicht, bevor wir sie probieren. Ja. Aufgrund der besonderen klimatischen Bedingungen, dort, also der Wärme, kann man da ein besonderes Weinverfahren machen, nämlich das sogenannte Appassimento-Verfahren. Das besteht darin, dass die Trauben, man sagt, am Stock rosinieren. Das heißt also ein bisschen wie bei uns der Eiswein. Allerdings wird es nicht über Eis gemacht, sondern tatsächlich ist es mehr wie Beerenauslese. Sie werden halt etwas länger hängen gelassen und durch die starke Wärme verlieren sie Flüssigkeit, werden also mehr zu Rosinen, haben also einen hohen Zuckeranteil. Das heißt, sie werden dann relativ auch spät geerntet, logischerweise. Sie werden dann relativ spät geerntet, ja. Okay. Und das ist noch besonders, das geht nur da. Und deshalb ist das auch einmalig wieder für spanische. Mhm. Also ich bin sehr gespannt. Er ist eigentlich auch der preisgünstigste Wein. Okay. Irgendwie 8,50 oder so, glaube ich, der Durchschnittspreis bei Vivino. Also riecht also auf jeden Fall schon mal, dass er Barrique gesehen hat. Mhm. Ja, das hat er auf jeden Fall, Barrique-Ausbau. Aber nicht viel. Mhm. Riecht leicht tanninhaltig, aber nicht wirklich so stark. Soll aber wenig. Also hier steht extra wenig Gerbstoff. Das habe ich auch ganz an den Anfang gesetzt. Ja, aber er riecht. Riecht ein bisschen tanninhaltig. Ja. Er riecht auch ein bisschen alkoholisch, finde ich. 14% hat er. Ich bin mal gespannt. Dann probieren wir. Ja. Mhm. Der hat zum Schluss so eine Art Parfüm. Ja, der hat einen parfümigen Abgang, ja. Ja. Aber Oh, wenig Säure. Er ist samtig, ist wirklich ungeheuer samtig. Das stimmt. Und der hat so richtige Fruchtnoten. Ja, ich finde reife rote Früchte, ein Hauch Vanille. Bisschen Vanille, ja. Und dann kommt, diese Parfümnote, die ich noch nicht ganz... Cassis ist aber eigentlich so der Geschmack. Mhm. Also Cassis, so Heidelbeer, Cassis, das ist es, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, was das im Abgang ist. Das ist so ein bisschen, also auf der einen Seite ist es ein bisschen Holz, aber ganz leicht, weil dann irgendwas Parfümiges kommt damit dazu. Mhm. Einen sehr süßlichen Abgang, ja, das ist das Parfümige. Das wirkt, also der Abgang ist wirklich gut, aber auch sonst. Also ja, ich finde, der ist wirklich sehr, also erstaunlich. Sehr elegant und leicht. Für einen spanischen Wein. Und ich glaube, das ist das Fehlen des Tempranillo, der ihn so macht. Das kann sein. Die Farbe. Toll, also da ist Melo drin. Dunkle Farbe. Melo durch Melo. Naja, und so richtig, ja, das ist der typische spanische Tinto von der Farbe her. Also dunkelviolett, dunkelrot ins Violette geht so ein bisschen, auch sagen. Wenn man hier guckt. Also ich finde aber, der ist in der Nase, ist das extrem angenehm. Das ist sehr, sehr, sehr, sehr... Auch ein Riechwein, unbedingt. Ja. Gleich am Anfang merkt man das. Mhm. Also wirklich ein schöner Riechwein, ja. Ich finde, er kommt im Mittelgang ganz gut. Und dann dieser interessante Abgang, das macht ihn so besonders. Also macht ihn wirklich besonders. Ich finde, der Abgang ist klasse. Das möchte man eigentlich. Du findest? Ich finde, am Anfang ist er, wenn man trinkt, kommt er ein bisschen flach und dann kommt dieses Mittelteil, wo er sich nochmal so aufbläht im Mund, das merkt man richtig. Und dann kommt dieser interessante Abgang. Ich glaube, das ist ein sehr guter Essensbegleiter, weil er nicht so extrem ist. Auch der Abgang nicht so extrem ist. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass er am Anfang flach ist. Also ich glaube schon, dass man am Anfang schon also sofort, dadurch, dass er auch so geruchsintensiv ist, dass man am Anfang merkt, da ist was Gutes. Es ist zwar richtig, dass er sich dann erst entfaltet, aber also flach in der Vorderzunge finde ich nicht. Also er ist irgendwie schnell da. Ja. Dann kommt so eine Entfaltung, das ist wahr. Und dann der interessante Abgang. Also der Abgang ist wirklich... Aber ich finde, es ist lecker, muss man wirklich sagen. Ja. Ist, würde ich auch sagen, auch ein guter Einstiegsrotwein. Ja. Das ist nicht so ein Brett, das ist... Genau, das ist nicht ein Brett. Obwohl er ja immerhin 14% hat. Ja. Das ist gut. Ich finde, er riecht mehr nach Barrique, als er schmeckt. Ja. Genau, das ist... ist relativ okay, aber sehr schön ausbalanciert, wenig Säure, also wirklich sehr, sehr angenehm. Ja. Die Frucht ist im Vordergrund, finde ich sehr angenehm. Was schreibt denn die Kollegen vom Weinkeller dazu? Ja, wie gesagt, also ausgezeichnet und dass eigentlich halt die Nachbarregion Rioja diejenige ist mit den Cuvées, die da sehr punkten und sehr international sehr konkurrenzfähig geworden sind. Dann kommen wir aber auf diese Gegend mit der besonderen Unterregion, die, ja, das habe ich ja vorhin schon erzählt. Und dann kommt maßvoller Holzausbau, fruchtbetont mit einer typischen Cassis-Note, das kann ich bestätigen, weich am Gaumen. Ja. Und dann kommt nochmal das mit einem Appassimento-Verfahren. Das Resultat ist ein dichter und zugleich samtig weicher Rotwein. Ja, aber dieser Barrique-Ausbau finde ich gar nicht so dominant, wie er hier beschrieben ist. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr angenehm. Also er riecht mehr nach Barrique, als er wirklich schmeckt. Das steht ja vorsichtiger oder irgendwie so ein Adjektiv hatten sie ja zum maßvoller Holzausbau. Maßvoll, okay. Ja, also nur ein bisschen. Ja. Nur so ein bisschen Holz gesehen. Sehr interessant. Ja, jetzt können wir zu meinem neuen Lieblingswein. Aha. Kein Pfälzer. Das ist der. Nein. Jetzt hast du von den Spaniern. Oder das ist ja kein Spanier, ein Katalaner. Also Katalaner. Von den Katalanen. Porrera. Das ist ein Ort im Priorat, also in der Nähe von Tarragona. So heißt die Stadt und dort wird Wein hergestellt. Ich habe das auch verlinkt, man kann sich das anschauen, das sieht da auch sehr schön aus. Ich habe extra noch so Touristeninformationen zur Gegend verlinkt. Also sehr alte, mittelalterliche Stadt, auch eine alte Weinbauregion. Und ja, dieser Wein kommt von der dortigen Kooperative. Also quasi sowas wie eine Genossenschaft? Genossenschaft, deshalb auch günstiger, obwohl das so ein hervorragender Wein ist. Ist allerdings immer noch bei 20 Euro, 21 Euro. Muss man anlegen. Wie gesagt, es geht teilweise bis 30 Euro hoch, wenn man den falschen Provider hat. Also ich habe da wirklich ein Schnäppchen gemacht. Dank Vivino, das Regensburger Weinkontor, kann man ja mal erwähnen. Da habe ich ihn sehr günstig eingekauft. Wie gesagt, mein Kollege hat offenbar vor Ort mehr bezahlt. Okay. Ja, vor Ort, er war eigentlich nicht direkt dort, sondern hat einfach... In Spanien. Ja, genau. Also das ist ganz erstaunlich, dass es hier doch sehr günstige Anbieter gibt. Naja, und jetzt sag mal was zur Flasche. Die erinnert mich so ein bisschen an Western-Style. Diese Schrift ist so, ja, so ein bisschen Western-Style. Ich erklär dann gleich, warum. Und das heißt. Sehr, also ein sehr schönes Etikett. Das ist ein weißes oder so ein recyceltes Weiß-Etikett. Vorsichtig schützt es. Achso, stimmt, ja, genau. Das ist auch ganz toll. Und dann hat die quasi so eine schwarze Schrift drauf, die würde ich jetzt mit dem Zusammenhang bringen, so eine in der Westernstadt, wenn der Salon, der ist in dieser Schrift quasi beschrieben. Ganz viele Sachen, die ich natürlich mit meinem Spanisch nicht lesen kann. Das ist auch katalanisch. Katalanisch, Entschuldigung. Spanisch nicht. Interessant ist auch, dass die Schrift nicht unbedingt immer auf einer Linie ist. Also die Buchstaben sind so ein bisschen wild. Also nicht hundertprozentig auf einer Linie sind. Das ist nach oben so ein bisschen Fehldruck. Das ist auf allen Flaschen, das ist gewollt. Dass da oben so ein bisschen so ein hellerer Fleck ist in der Schrift. Und dann gibt es irgendwie so ein kleines, unten rechts so ein kleines Siegel drauf mit einer Nummer. Und die Rückseite ist eigentlich auch relativ schlicht gehalten. 2015er Jahrgang ist das. Steht hier drauf, die Alkohol ja, steht hier drauf. Drauf. Ja, was da draufstehen? 15%, ach hier 15%, vorne, genau. Ja, ja. Genau, so sieht das alles aus. Aber erzähl mal, was hat es mit dieser Schrift auf sich? Ja, das ist ein bisschen Jugendstil 19. Jahrhundert, also Ende des 19. Jahrhunderts, wo man halt, wo Katalonien besonders besondere Erfolgsphase hatte. Und das soll so ein bisschen daran anknüpfen und darauf verweisen. Also ein bisschen das Alte wird dargestellt aus dem 19. Jahrhundert. Das hat aber auch was damit zu tun, was da drin ist. Da ist nämlich eine Rebsorte drin, nämlich Carignana heißt die auf Katalanisch. Die ist, so und jetzt kommt das Absurde, das ist die wichtigste, die zweitwichtigste Rebsorte in Spanien. Tempranillo haben wir schon gehört, ist die wichtigste. Das ist die zweitwichtigste Rebsorte in Spanien. Nee, nicht in Spanien, weltweit. Weltweit ist das die zweitwichtigste. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, nicht, dass ich was Falsches sage. Aber diese Rebsorte ist verdrängt worden durch, also gerade in Spanien, deshalb, also weltweit muss das sein, ich habe es verlinkt, also können alle nachgucken, damit ich erzähle vielleicht Falsches. Also ich habe den französischen Namen dazu geschrieben, weil der in Deutschland bekannter ist und jetzt kann ich da nicht draufklicken, das ist ja doof. Ja, gut, dann muss ich das jetzt hier mit Cut and Paste machen. Das ist auch nicht schön, aber nee, es geht gar nicht. Naja, wie auch immer. Ja, es ist weltweit, glaube ich, die zweitwichtigste Rebsorte. Und in Spanien hat dieser Verdrängungsprozess stattgefunden. Ja, nicht die zweite. Also von Anfang. Falsch. Alles zurück. Von Anfang. Am besten löschen. Nein, sehr nicht schlimm. Nein, es ist die zwölfthäufigste. So, zwölfthäufigste angebaute rote Rebsorte der Welt. Und das ist ganz erstaunlich, denn in Spanien gibt es die kaum noch. Die ist nämlich in Spanien verdrängt worden durch die bekannte Rebsorte Garnacha. Garnacha, Grenache auf Französisch, hat die praktisch ersetzt. Und zwar hat dieser Ersetzungsprozess was damit zu tun, dass die Garnacha eben widerstandsfähiger ist, insbesondere gegen Mehltau und Carignana oder Carignan ist da sehr anfällig und deshalb die Leute wollten halt mehr Ertrag haben und sind dann umgestiegen. Es könnte auch wieder mit der Reblaus zusammenhängen, dass man dann insgesamt mehr auf Widerstandsfähige gesetzt hat und heute ist halt der typische Wein, auch gerade in Südspanien und in Katalonien, eben mit der Garnacha-Rebe. Mhm. Ne? Und dann Tempranillo, vielleicht auch eine Kombination, denn die Garnacha-Rebsorte hat wenig Tannin, ist tanninarm, mhm, und Tempranillo ist tanninhaltig eher, je nachdem, wo er angebaut wird, klar, also immer wenn es kälter wird und höher wird, kommen mehr, treten mehr Tannine auf. Genau. Und deshalb kombiniert man die oft. Also der typisch spanische Wein ist halt Tempranillo und Garnacha. Mhm. Und hier haben wir jetzt eben dieses Carignan, das eben die traditionelle Rebsorte ist, zusammen mit Garnacha. Praktisch der Nachfolger von Carignan. Und das macht natürlich, da knüpft man eben an diese Tradition an. Mhm. Ja? Die eigentlich in Spanien ausgestorben ist. Also das alte, das 19. Jahrhundert und deshalb eben auch dieses Etikett, mhm, was so ein bisschen eben auf diese Zeit verweisen soll. Und noch was an der Flasche verweist auf das alte? Ja, das ist beim Öffnen, es ist, also auch die vorliegende Flasche hatte ein, auf jeden Fall einen Korkverschluss und dieser Korkverschluss wurde mit dem Wachs immer versiegelt. Genau, das ist mit Wachs und nicht mit dem, mit diesem Banderole. Mit der Banderole, beziehungsweise das ist ja so ein Schrumpf, also eine Schrumpfkapsel, genau, ja, schrumpft da drauf und dann ist das fest. Also mit Hitze macht man das. Und das alte Verfahren, was natürlich teuer und aufwendig ist, ist halt dieses mit dem Wachs. Das macht man heute nicht. Mhm. Und es ist auch, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man das abmacht, da krümelt das Wachs dann durch, ja, ja, die Gegend. Muss nicht sein, ne? Muss nicht sein. Aber immerhin, also sie wollten da ganz traditionell sein, nicht nur mit dem Etikett. Und das finde ich ja gut, dass man alles dann durchzieht, ja, und eben auch das Wachs, mhm, da nutzt. Ich bin mal gespannt, wie er, ja, geschmacklich ist in der Nase. Er muss leider atmen und wir, ja, haben ihn zu spät geöffnet. Wegen des Wachses wollte ich dir ja zeigen, dass es was Besonderes ist. Deshalb hat er vielleicht nicht genug geatmet. Die anderen haben mehr geatmet. Aber, so, aber Tannin halte ich auf jeden Fall, das riecht man direkt. Man riecht das Tannin raus. Genau. Ja, und er ist auch bedeutend in der Nase auch alkoholischer. Ja, er hat ja auch mehr Alkohol, 15%. Ja, 15%. Ja, aber es, stärksten, aber es spiegelt sich auch definitiv in der Nase wieder. Mhm. Und, aber hat sonst auch ein bisschen so eine fruchtige Basis. Hat eine fruchtige und eine holzige Basis. Mhm, also, klar, das ist, ja, ist ja auch ausgebaut. Und auch irgendwas Frisches, also sowas wie. Also irgendwas, sowas, ich würde schon fast sagen, ein so ein Hustenbonbon Frische hat das irgendwie, Eukalyptus irgendwie. Hm, hat eine gewisse Frische. Eukalyptus, ja, ist ganz gut, ja. Also ich würde nicht sagen Hustenbonbon, das klingt zu negativ, aber, ja, hat es einen frischen Geruch. Ja, ja, das ist so ein bisschen. Es ist auch erstaunlicherweise doch ein frischer Wein, obwohl er von 2015 ist. Aber der ist schon schwer. Hm. Der ist schwer. Mhm. Der ist richtig, der wird immer dicker. Mhm. Der hat auch wirklich so einen dicken Geschmack. Mhm. Der ist wirklich, da hast du, wie als ob er wirklich dickflüssig wäre. So fühlt, mhm, er sich im Mund an. Ja. Schwarz, Quatsch, Sauerkirsche, Pflaume. Ja, Sauerkirsche, Pflaume. Ganz genau. Ja. Also kann man gut durchschmecken. Mhm. Eine sehr deutliche Frucht, also sehr ausgeprägt, sehr charakteristisch. Und auch ein bisschen anhalten im Nachgeschmack, finde ich. Mhm. Also er geht nicht weg sofort. Eine leichte Holznote. Die Holznote, ein bisschen vanillig. Ja, Zedernholz. Zedernholz. Mhm. Mhm. Zedernholz, ja. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist wirklich auch durch den Alkohol, merkt man richtig, mhm, wenn man länger den Mund hat, der trocknet den Mundraum so richtig aus. Ja, ja, ja. Es legt sich dann relativ alkoholisch auf der Zunge nieder. Mhm. Aber der Geschmack ist interessant. Ich kann mir nicht vorstellen, als Essensbegleiter, das ist definitiv ein Solo-Wein. Ja, der ist sehr stark, deshalb ist halt Solo-Wein vielleicht, mhm, noch besser. Mhm. Aber er ist auf jeden Fall interessant. Ja, ich denke auch. Also wirklich also, tiefrot, wirklich, ja, extrem tief, dunkel, ja, dunkelrot, schwarz fast. Sagen, ne? Schwarz-violett, würde ich sagen, ist das so ein bisschen die Farbe. Ja. Also gegen das Licht gehalten, also man, ja, musste wirklich schon viel Licht, Licht, muss wirklich viel Licht einfallen. Mir sehr helles Licht, ja, ja, ja. Muss viel Licht einfallen, das stimmt. Ja, aber ich finde den wirklich ganz ausgezeichnet und ich, mhm, fand sogar, ja, es gibt einen ziemlichen Unterschied zum 2012er. Müsste man vielleicht doch nochmal nachkaufen. Also es ist ein ziemlicher Unterschied vom Geschmack. Also schmecken eigentlich fast verschieden. Aber beide gut. Also ich bin jetzt nicht, tut mir jetzt nicht leid, dass ich den gekauft habe. Der war jetzt nicht aus dem Genusspaket, gell? Nee, der war nicht aus dem Genusspaket. Okay. Ich wollte das halt vervollständigen, weil Katalonien fehlt. Das fand ich schade und ich hatte gerade einen katalanischen Wein. Naja. Und ich meine, gerade dieses Weinbaugebiet, Priorat, ist ja also zusammen mit Penedès, und das ist ja die Hauptanbaugebiet in Katalonien, auch wichtig in Frankreich, in Spanien, also in der Iberischen Halbinsel. Und ja, und deshalb dachte ich, das muss man einfach zur Vervollständigung dazu nehmen. Und die drei anderen sind aus dem Genusspaket und den habe ich halt ergänzt, weil ich, wie gesagt, davon 6 Flaschen bestellt habe, von denen jetzt aber auch nur noch 3 da sind. Wie das bloß passiert ist. Ja. Aber sehr interessant. Als Solo-Trinker finde ich das Kann man machen. Nicht gut, ja. Kann man wirklich trinken. Das ist ist nicht schlecht. Und wie gesagt, die Fruchtnoten sind schon schön, also von daher kann man so wir spülen. Das leisten. Wir spülen zwischendrin ganz gut mal. Wir trinken ja heute Alkohol, ich habe die Alkoholwarnung vergessen und so. Naja, wir trinken heute Alkohol, genau. In geringen Mengen nur konsumieren. Wir trinken auch nur einen Schluck. Natürlich braucht man ein bisschen was im Glas, dass man auch den Geruch nochmal aufnehmen kann. Und für den Geschmack ist es auch besser. Ja. Aber es ist wirklich nur schluckweise. Ja, wir kommen nach Portugal. Da müssen wir natürlich in den Norden von Portugal zum Douro-Fluss. Der ist ja in Spanien und in Portugal. In Portugal mündet er dann. Auf Spanisch heißt er Duero. Aber hier sind wir eben schon in Portugal. Und dort kommt ja auch der Portwein her. Und gerade dieses Weingut, Grastu, Ginta ist so das, was anderswo die Finca ist, also das Bauernhaus. Und Grastu ist der Ortsname. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass es das etymologisch irgendwas mit Karst oder so zu tun hat. Es sind eben steile Hänge am Douro und ich habe das auch verlinkt, das Weingut. Da sieht man, wie spektakulär das aussieht. Das sieht wirklich sehr, sehr spektakulär aus an den Hängen. Ist natürlich viel Arbeit, da kann man schlecht Maschinen einsetzen, das muss alles von Hand geerntet werden. Und es wird eben vor allen Dingen der Portwein hergestellt. Und nur jetzt in neuerer Zeit, eben mit dem Generationswechsel, wir haben das ja überall mit den jungen Winzern, die wollen eben nochmal was anderes machen. Ja. Und da wird dort aus diesen sehr alten Weinstöcken, so steht das hier, 70 Jahre alt sind die Weinstöcke, da wird jetzt eben auch normaler Wein, also nicht Portwein, hergestellt. Und der soll besonders gut sein. Also ich bin gespannt, vielleicht kannst du mal eingießen. Du kommst da, das ist da näher für dich. Also wirklich, man sollte sich das ansehen auf den auf der Webseite, weil das wirklich eine tolle Landschaft ist. Ich war ja auch dort. Und das ist wirklich interessant. Also die Familie, die das herstellt, Roquette heißen die, ist eigentlich eher ein südfranzösisch-okzitanischer Name. Wie die da hingekommen sind, wissen wir nicht. Aber natürlich auch schon sehr lange. Aber wie gesagt, jetzt durch den Generationenwechsel kommen eben neue Produkte hinzu. Also man kommt so ein bisschen ab vom Portwein, wo natürlich das meiste Geld nach wie vor dort mit Portwein gemacht wird. Ich glaube es auch, ja, und wenn man sich den anschaut, also die Flasche ist ganz schön, da kannst du mal was dazu sagen. Ja, das ist sehr modernes Etikett. Also man sieht halt hier Flor da Crasto. Flor ist irgendwas bestimmt die Blume oder die... Die Blume. Genau. Das soll wahrscheinlich ausdrücken, dass er besonders gut ist. Ja. Schwarzes Etikett, weiße Schrift, ein bisschen mit Goldelementen gespielt und dann diese Blume, die halt in Gold und Rot ist. Das ist auch alles so ein bisschen geprägt, dieses Etikett. Also macht wirklich einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Sehr schlicht, aber sehr wertig. Und dann gefällt mir wiederum nicht die Rückseite der Flasche. Da ist quasi ein ganzes Buch drauf, weil es natürlich auf Portugiesisch und auch in Englisch ist. Das heißt, man merkt auch die Ausrichtung dieses Weines ist auf jeden Fall auch für den internationalen Markt. Ja. Genau. Ja gut, aber da gibt es ja Traditionen in Portugal, die haben immer schon nach England exportiert, eben ihren Portwein. Ja. Und dann schreiben die natürlich alles auf Englisch drauf, wenn sie jetzt mal was anderes machen. Genau. Das ist auch wieder ein Cuvée aus den typisch portugiesischen Weinen, aus denen eben auch der Portwein ja gemacht wird. Tinta Roriz, Touriga Franca und Touriga Nacional. Genau. Also der Nationalwein sozusagen. Das sind halt die typischen Rebsorten und das, auch die Farbe erinnert schon an den Portwein, wieder tiefrot, tiefrot mit so einem Stich ins Violette. Ja, das ist schon typisch, könnte auch ein Portwein sein. Aber hat hier nur 14% Alkohol. In der Nase etwas flacher, muss ich sagen. Ja, er riecht aber auch da schon ein bisschen in Richtung Portwein. Ja. Also wenn der jetzt viel Alkohol hätte, da kommt ja eben der viele Alkohol dazu, um den Prozess, den Fermentierungsprozess zu stoppen, könnte Portwein sein, aber der fehlt eben. Ja, und der riecht so ein bisschen, also riecht sehr frisch, muss ich sagen. Mhm, er riecht sehr frisch. Obwohl er 2018, ja gut, okay. Das ja gut, der ist auch frisch. Der frischeste 2018. Also der hätte wahrscheinlich Potenzial zum Lagern, aber wir wollten ja probieren. Mhm, ich bin mal gespannt. Oh. Mhm. Kein Barrique, das ist auf jeden Fall Stahltank. Da ist kein Holz dran. Aber der ist relativ tief und er riecht sehr frisch, schmecken tut er aber sehr, sehr, also er riecht frisch und leicht, aber schmecken tut er etwas prägnanter, etwas fester, etwas dicker, aber es ist dennoch eine sehr, sehr feine Struktur drin. Ich merke hier so ein bisschen was, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen, das ist so ein Brombeerenaroma. Ah ja. Der, also so ein bisschen Brombeere erinnert mich das. Und noch was. Ich überlege gerade, was das andere ist. Also ist es Zimt, was mich da so ein bisschen... Ich glaube, da ist doch noch... Oder Lakritze oder irgend sowas. Holz. Du hast gesagt, kein Barrique-Ausbau, Stahltank. Das stimmt nicht. Es ist Barrique-Ausbau, aber sehr zaghaft wieder. Und die BASF schreibt, dass die Tannine präzise eingebaut sind und dadurch eben immer noch weich im Abgang. Also das ist richtig. Die Tannine sind gut eingebaut und hier steht dann Großpotpourri an roten Früchten, besonders Himbeer- und Pflaumenaromen, die hervorstechen. Ja, Pflaumen, ja. Und auch sein Pflaumen habe ich jetzt auch nicht so rausgeschmeckt. Das war bei dem ersten deutlicher. Aber die Erinnerung an den Port ist da. Portwein ist da. Ja, ist da. Dann hat wirklich so einen Anflug von Port. Also ich finde ihn sehr gut. Also ich könnte den auch wirklich alleine trinken. Also das heißt nicht jetzt alleine als Person, sondern ohne was zu essen dazu. Ich glaube, das ist auch ein Wein, den man ohne Essen trinken kann, weil der so auch so samtig weich ist. Aber ich finde, was mich da sofort dran erinnert, das ist so richtig Ziegenkäse dazu. Schöner, gereifter das Ziegenkäse. Und dann, sogar ein bisschen in den Weingelee. Weißt du, sich auch ein fruchtiges Weingelee, weil der Wein ist auf der einen Seite auch, hat eine fruchtige, eine junge Note. Und ich glaube, zu diesem starken Ziegenkäse, also wirklich so ein ganz, ganz kräftig gereifter, dann dieses süßes Weingelee dazu. Dieser Wein kann ich mir extrem gut vorstellen. Könnte man machen. Aber er riecht komplett anders, wie er schmeckt. Ja. Ich finde, der riecht sehr, sehr elegant und sehr fein und dann kommt da doch relativ ein ganz, ganz tiefer Geschmack. Da kommt dann relativ viel Körper. Ja, der hat viel Körper, das stimmt. Auch die Säure ist sehr schön eingebunden. Also man merkt schon, der hat mehr Säure als die, was wir vorher dran getrunken haben. Aber sie ist sehr angenehm. Durch dass dieser Geschmack so tief ist, ist diese Säure auch sehr, sehr schön. Ja, also es ist sehr harmonisch und auch sehr gut. Also irgendwie insgesamt auch gut eingebunden, alles. Also sehr gut trinkbar. Ja. Was ist da so der, dass man guckt auf den Preis, so einfach mal den Gar Preis? Nicht teuer. Das ist halt Portugal. Portugal ist halt ein Land, wo der Wein zu wenig verkauft. Also ich glaube, der Durchschnittspreis ist 8,40 Euro. Okay, das ist. Also ist für so einen guten Wein quasi geschenkt. Ja, ist interessant. Denn sonst sind die eigentlich alle der nächste Jahr auch wieder in der 20-Euro-Gruppe. Und also der erste war günstig, der ist zwischen 8 und 9 und dieser ist auch wieder zwischen 8 und 9, aber nicht, weil er qualitativ schlechter ist oder weil man da wenig Arbeit reingesteckt hat, im Gegenteil. Portugal ist halt einfach ein Billigland, was Wein angeht. Mhm. Ist auch schön gemacht. Ja. Hier auf dem Korken steht nochmal Douro, da steht nochmal die Jahreszahl, Doc. Und dann haben sie hier noch so ein, diese Schrumpfkapsel da oben, so ein, ja, so eine Art Sonnensymbol, das auch auf der Flasche zu, auf dem Etikett ist. Ja, so eine eher florales in der florales Blume. Florales, ja? Ja, kann auch sein, ja. So, wir spülen wieder zwischendurch mal. Ja. Das muss sein und ich würde auch selbst wenn die Hörer dann sich beklagen über Knacken, würde ich auch vielleicht mal so zum Neutralisieren so einen Cracker. So einen polnischen Cracker nochmal nehmen. Wenn du erlaubst, weil dieser Geschmack doch nachwirkt. Ja, ja, das stimmt. Das ist eben bei diesen portweinartigen Weinen so, das muss man nochmal durch was gegen Essen das neutralisieren. Mhm. Ja, das ist Portugal, Polen, ja, weißt du, alles das Gleiche. Hauptsache Italien. Hauptsache Italien, genau. Das ist ganz interessant. Ich bin jetzt mal ein bisschen durch die Homepage gescrollt von diesem Weingut. Das sieht wirklich also sieht sehr interessant aus, muss man sagen. Diese Terrassen, die man da sieht, ist echt toll, toll gemacht. Ja. Aber ich habe jetzt gelesen, die haben trotzdem 140 Hektar. Mhm. Das ist ja ein riesen, also das sieht auf diesen Bildern, also man, natürlich ist es ein hoher Berg, gell, klar. Aber 140 Hektar, das ist richtig, richtig viel. Mhm. Ja, und die machen halt auch viel Portwein. Mhm. Und ich glaube sogar, dass ich von denen schon mal einen Portwein getrunken habe. Mal gucken, wenn man hier auf Portwein klickt, was da kommt. Ich habe da jetzt nicht nachgeguckt, weil ich mich ja für die anderen Sachen. Chinamo, Olivenöl verkaufen sie auch. Mhm. Ja, doch, den hatte ich schon mal. Diesen Portwein. Doch, auf jeden Fall. Also die Flaschen kommen mir jetzt sehr bekannt vor. Ja. Also das ist, die haben auch Weißwein und Rosé natürlich, klar. Und Vinho Verde haben sie vielleicht auch. Das weiß ich nicht, obwohl das nicht die Gegend ist für Vinho Verde. Also Weißwein auf jeden Fall haben sie. Müsste man sich da mal angucken, die Produktpalette. Aber der ist sehr gelungen hier. Und wie gesagt, die Preise, das ist in Portugal einfach also konkurrenzlos. Mhm. Also das Weingut macht schon was her, mein lieber Schieber. Sieht schon echt toll aus. Und scheinbar kann man auch da übernachten oder so. Gell? Ich habe da irgendwelche Essensbilder gesehen, dass da Leute quasi das kann sein, das machen die in Portugal oft. Ja. Übrigens auch das nächste Weingut, was wir haben werden, hat auch ein sehr, also habe ich auf der Webseite gesehen, auch ein wohl sehr schönes Hotel. Mhm. Ah ja, hier, Wine Tourism. Also zumindest machen die da ja, mit Übernachtungsmöglichkeiten und so weiter. Mhm. Ja. World's Best Vineyards 2020 den 8. Platz gewonnen. Mhm. Ja, unglaublich. 8,45 Euro. Kann ich den hier gleich kaufen? Interessant, ja. Tja. Ja, jetzt sagen sie mir, der kostet anderswo mehr. Ja, danke. Ja. Das war jetzt welcher Jahrgang, den wir hatten? 2018, genau. Der ist hier lieferbar. Ah. Gibt sogar schon ab 7,75 Euro. Das ist ja unglaublich. Aber leider nicht über Vivino bestellbar, nur mit externe Shops. Man merkt dann genau, was für eine Zielgruppe sie hier ansprechen. Ich gucke jetzt gerade so mal diese ganze Webseite auf von diesem Weintourismus. Ich glaube, ich kann das per Auto erreichen. Per Zug. Das sind nur 20 Minuten von... Nee, doch nicht. Und dann die nächste Kategorie ist gleich per Helikopter. Es ist nur 20 Minuten von Porto mit Helikopter zu erreichen. Das habe ich auch schon mal gehört, dass es da so Helikopterausflüge gibt, aber das muss ja vielleicht nicht sein. Nee, glaube ich auch. Sogar mit YouTube-Video verlinkt, wie man da mit dem Helikopter hinfliegen kann. Wird ja auch sehr gelobt hier. Meine Güte. Und da muss ich aber auch mal gleich hier 4 Sterne geben. Mhm. Ja, ist schon sehr, sieht schon nett aus da, muss man wirklich sagen. Und preislich finde ich den echt super okay. Ja, doch, mit Käse dazu kann ich mir das sehr gut vorstellen. Bist du schon am Bestellen? Ich mache gerade eine Kurzweinkritik hier bei Vivino. Ja, leider kann ich den hier nicht direkt bestellen. Das hätte ich nämlich jetzt schon gemacht, wenn, wenn es ginge. Also ich muss es woanders bestellen. Externe Shops. Naja, gut. Also es wird ja immer billiger hier. Gibt es einen Diener, der hat den für 6,95. Das könnte ja gar nicht sein. Na, da kommen da wahrscheinlich irgendwelche Versandkosten dazu. Bist du bei, die irgendwie utopisch sind, ne? Werde ich jetzt nicht. Aber das ist genau der. Unglaublich. Na gut, für 75 Euro muss ich bestellen. Ja, das kriegt man ja schnell zusammen. Das ist ja nicht. Aber 6,95? Ach so, ja dann. Du weißt ja, kannst dich an das Foto erinnern, ja? Eine Kiste Wein hält eine Woche. Wie lange hält zwei Kisten Wein? Eine Woche. Auch eine Woche, genau. Das ist halt das Problem. Ja, wenn man das hat, bei Gelegenheit. Ja. Aber es ist wirklich, also es sind super Preise. Ich meine, man kann wahrscheinlich auch Versandkosten bezahlen, wenn man das will. Ich bin gespannt. Ja, also wie gesagt, ich kaufe ihn jetzt nicht, aber den sollte man kaufen. So, dann kommen wir jetzt zum Höhepunkt des Abends. Bin ich mal gespannt. Egoden Ugarte aus Rioja. Es ist ein baskischer Name, da sage ich auch gleich noch was dazu. Und das ist kein Cuvée, der erste, oder? Das ist der erste, der kein Cuvée ist, obwohl Egoden Ugarte sonst Cuvée herstellt. Okay. Und die auch typisch in dem Rioja. Mhm. Eigentlich trinkt man da nur Cuvée. Ja, darum. Und das ist jetzt die absolute Ausnahme. Mhm. Tempranillo, nur Tempranillo. 14,5%, also auch wieder recht schwer. Mhm. Und gilt hier als exklusiver Rioja, exklusiv, weil er für die BASF hergestellt wird. Mhm. Kann man aber bei den Weinkeller der BASF beziehen. Und ja, sie schreiben hier, dass aus dieser Gegend am Ebro-Fluss die elegantesten Rioja Weine kommen. Mhm. Der Ort heißt La Guardia, also ist ein spanischer Name, nämlich die Wache, denn das ist direkt die Grenze, ja praktisch im Mittelalter die Grenze zu südlich von Burgos, die Grenze zum Maurenreich. Mhm. El Andalus, also ganz Spanien war ja, also der größte Teil Spaniens war ja maurisch und da gab es eben hier also von Burgos ausgehend, ja dann auch die Rückeroberung und da gab es halt diese Grenzposten. Südliches Rioja ist also noch Baskenland, aber man spricht dort nicht mehr Baskisch, man hat früher da mal Baskisch gesprochen, deshalb gibt es da viele baskische Namen und Egoden Ugarte ist so einer. Die baskischen Familiennamen sind ja immer Hausnamen, also bezeichnen Häuser und beschreiben dann auch die Lage des Hauses. Also Ugarte ist zum Wasser hin, Udo ist das Wasser. Und Arte heißt sowas wie bis oder zwischen. Kann auch noch zwischen dem Wasser sein, aber es geht zum Wasser hin. Da ist ja der Ebro-Fluss, ist ja klar. Das Haus ist dahin ausgerichtet. Und Egoden heißt irgendwie sowas wie von der Sonne. Also es geht also Richtung Sonne und Wasser. Also Richtung Fluss, genau. Südfluss. Also der Fluss ist ja, geht ja von Süden nach Norden, aber so in leichter Ost-West-Richtung. Und dann kann man sich ungefähr vorstellen, wo das Haus steht. Eigentlich eine gute Bezeichnung für, wie es damals war. Heute macht man dafür, wie heißt es, these three words, um Platz zu bestimmen. Genau. Und so haben halt die Familiennamen dafür. Das ist halt ein Doppelname. Egoden und Ugarte, das müssen wohl zwei Häuser mal gewesen sein. Ja, und es ist eines der größten Weingüter und auch eines der ältesten noch bestehenden. Also die sind im 19. Jahrhundert gegründet worden. Ist im Rioja eines der größten und auch besten. Also es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel, den ich verlinkt habe, über dieses Weingut in der englischen Wikipedia. Also der spanischen ist am ausführlichsten, der baskischen ist sehr kurz. Also ist ein ganz berühmtes Weingut, haben bestimmt auch die einen oder anderen schon gehört. Ich habe da, ich habe von denen auch schon mal Weine getrunken. Also sie sind wirklich, wenn es um Rioja-Weine geht, ist das so die erste Adresse. Haben auch ein Hotel und eine sehr schöne Lage, alte Keller. Und wie gesagt, man fährt da ungefähr so lang mit dem Nachtzug nach Lissabon. Und ich habe da eben auch tatsächlich ja mal rausgeschaut auf die Weinberge vom Nachtzug aus. Es war eine tolle Landschaft auch. Alles wirklich schön dort. Also auch ein Riechwein. Also riecht leicht alkoholisch, aber nicht so stark gerade. Und hat so ein bisschen Frucht und auch so eine leichte Süße. Ja. Im Geruch Vanille. Bisschen Tabak, würde ich sagen. Ja. So eine leichte Tabaknote, so also frischer Tabak, also so richtig frisch gerollter Tabak. Wieder relativ dunkel, natürlich, Tempranillo ist dunkel. Ist dunkel. Tempranillo heißt übrigens die kleine Frühe, Temprano heißt früh, die man also offenbar etwas früher erntet als andere Trauben. Und ist eben eine sehr widerstandsfähige Traube und hat praktisch Spanien dann erobert. Mhm. Mhm. Interessant. Ja, die Holznote kommt spät, aber sie kommt, ja, genau. Ist am Anfang relativ frisch und würzig und dann kommt zum Röstaromen Tabak kommt dann, ja? Genau. Dafür, dass er für 2016 ist, schmeckt er zu Anfang wie ein ganz junger Wein. Genau, und dann kommen aber die Ausbaunoten. Ja. Ist also schon sehr, also Vanille auf jeden Fall auch. Also bisschen. Kirsche, richtig reife Kirsche. Ja, reife Kirsche, Vanille. Was schreiben die denn hier? Ja, die weiche Tannine, feines Vanille und Aroma. Ziegelrote Farbe, naja, sogar ein bisschen tiefroter, finde ich. Und dann wird hier noch darauf verwiesen, dass hier die der Boden sehr kalkreich ist. Mhm. Ja, der nördlich des Flusses Ebro. Eines der größten Weinanbaugebiete, klar. Der Tempranillo wird oft ergänzt durch Garnacha. Das sind da steht hier, Tempranillo und Garnacha bilden den Grundstock für die großen spanischen Rotweine. Mhm. Das ist, wie gesagt, hier reinrassiger Tempranillo als Reserva. Das heißt also, der ist lange gelagert. Mhm. Leider weiß ich nicht genau, wie viele Jahre das sein müssen, aber er muss lange lagern. Und hier steht ein kräftiger Wein, der auch mit intensiven Gerichten wie einem gegrillten Lammkarree aufnehmen. Genau, ich habe auch an Lamm gedacht. Ich hatte so geschmortes Lamm. Mhm. Wie man das halt so kennt in Spanien, irgendwie so ein großer Lehmtopf genommen, das halbe Lamm da rein, ein bisschen Gemüse dazu, ein paar Kartoffeln und dann in so einen alten Ofen geschoben und dann, wenn es dann rauskommt, nach gefühlt 12 Stunden, das zu essen und dazu diesen Wein zu trinken, das ist, glaube ich, die Kombination, die ich mir auch vorstellen kann. Mhm. Aber auch hier starker, würziger Hartkäse. Mhm. Würde gut schmecken. Also mit Käse auf jeden Fall. Ich habe auch noch solchen zu Hause. Ja, hier auf dem Kork steht wieder 2018. Der Korken ist zusammengesetzt aus Schichten, aber nicht gepresst aus Bröseln. Das sind so Schichten, kann man erkennen. Und dann hier so eine goldene Kapsel drüber. Mhm. Da steht dann auch nochmal Ego de Nugarte drauf. Schwarzes Etikett. Goldene Schrift. Ja, sieht schön aus. Da ist auch nochmal das Weingut so ein bisschen abgebildet, so in ganz fein, so eine Silhouette. Mhm. Weiß auf schwarz, das sieht auch gut aus. Ja, also. Und die Flasche, jetzt gucken wir jetzt im Vergleich, ist ein Tick höher als alle anderen. Ne? Mhm. Ja. Ja. Mhm. Stimmt, die ist höher. Na, der Alkon ist auch sehr hoch. Ja, aber die in der Mitte, die beiden? Die sind kleiner, ja. Die sind kleiner, ja. Also von der Höhe her, der Umfang ist ja der gleiche. Ja. Ja, interessant. Ich finde ihn vom Geschmack her gut. Also wie gesagt, diese wirklich super reife Kirsche erinnert mich hier wirklich an diesen Geschmack. Ich finde dabei jetzt von den vier nicht den besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, das muss ich auch sagen. Also dafür, dass es der teuerste ist, Also hier sind wir irgendwo in den 20-Euro-Bereich. Können wir nochmal nachgucken, wie Wiener, was der Durchschnittspreis ist, damit ich nichts Falsches verrate. Ist nicht BASF-exklusiv, dann heißt es bei Wiener? Ja, ja, kann man nur da kaufen. Ja. Ja. Aber der Durchschnittspreis ist ja da. Ja, genau, okay. Ja, es ist natürlich schwierig. Also ich habe einen gefunden, 2013 liegt bei 13,90 Euro. Ah, der hat einen Durchschnittspreis von 15,80. Mhm. 15,80. Ja. Ja, sehr interessant. Na gut, das könnte der 2013er sein. Mhm. 2016er fehlt hier in der Liste. Da müssten wir direkt mal beim BASF nachgucken. Aber wirklich interessant, gut. Also zum passenden Gericht sehr gut. Als Solowein ist er einfach zu, ich finde, zu intensiv. Ja, du brauchst was zum Puffern. Das ist ein Essenswein. Das denke ich auch. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, ob man das hier, die Suche. Naja, ich suche einfach mal. Irgendwo rein Ugarte. Hoffentlich haben sie davon nicht so viele. Mhm. Nee, den verkaufen sie gar nicht. Den verkaufen sie gar nicht. Wohl exklusiv BASF, aber wahrscheinlich haben sie den jetzt aufgebraucht durch das Verschicken der Paket, im Weinpaket. Also es gibt andere. Den Qualenta und der Cosecha. Das sind auch den Paninos. Aber die sind natürlich, das ist natürlich nicht die exklusive Sorte hier. Mhm. Ja, aber wie gesagt, ich denke, 15 bis 20 Euro wird man ausgeben müssen, wenn man den findet. Ja, denke ich auch. Ja. Und ja, du hast recht, das ist nicht der Beste. Also ich finde ihn gut, aber... Welchen findest du denn am besten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, der erste hat mir sehr, also der erste und der zweite, also quasi der Baskische, ne? Navarra, ja. Genau, Navarra und der erste, die fand ich am besten. Als drittes. Nee, das ist der also zweite der, ist der katalanische. Also der also andersrum. Ich würde sagen, der Navarra hat mir am besten geschmeckt. Jetzt hast du der bei denen aus Katalonien. Nee, den katalonischen hat mir am besten geschmeckt, in dieser Cowboy-Schrift drauf. Mhm. Dann den Optimo. Mhm. Und dann ganz, ganz dicht gefolgt von dem Flor de Castro. Mhm. Das wäre so meine Reihenfolge. Mhm. Und der letzte ist wirklich auch für mich auf dem Platz des letzten. Also der katalanische, den fand ich auch am besten. Ich kann mich dann aber nicht entscheiden. Also Flor de Castro, Castro hat mir auch sehr, sehr gut geschmeckt. Ich glaube, der schmeckt mir besser als der erste. Aber es passt sehr gut. Dann kannst du den ersten mitnehmen. Mhm. Ich nehme den Flor de Castro mit und den katalanischen kannst du auch mitnehmen, weil ich da jetzt noch drei Flaschen zahle. Ah ja, okay, sehr gut. Ja. Und den Ugarte schütten wir weg. Genau. Ego den Ugarte. Den, ja. Ja, müssen wir nicht wegschütten. Müssen wir nicht wegschütten. Können wir vielleicht noch. Man könnte zum Beispiel einen Blauschimmel dann mit diesem einlegen. Ja, könnte man machen. Ja. Das würde sich ja anbieten. Das würde sich anbieten, ja. Ja. Ja. Jetzt sind wir quasi schon wieder fast eine Stunde am Podcasten für über vier Weine. Für vier Weine, aber das waren ja nun auch Weine, zu denen man viel sagen kann. Auf jeden Fall, ja. Auch. Ich habe gar nicht mal alles gesagt, was hier noch auf dem PASF-Ding steht, aber das aber müssen wir auch nicht. Haben wir irgendwas Wesentliches vergessen, was die hier angemerkt haben? Was ich glaube, wir haben alles Wesentliche. Ja. Ja. Oder haben die irgendwo gesagt, es schmeckt nach Kinderfurz und nee, wir haben es als was anderes deklariert? Das haben sie nicht. Ich glaube, da stimmen wir einigermaßen überein. Nee, also ich glaube, das war eine gute Auswahl. Das ist, glaube ich, eine gute sehr Auswahl interessant, für den Winter und für den Kamin. Ja. Wo man ja dann doch nicht immer nur Weißweine trinken kann. Ja, das stimmt. Oder möchte. Du trinkst halt immer Schorle. Immer Schorle, ja. Einmal Schorle, immer Schorle. Das sehe ich ja etwas anders. Und ja, das sind eigentlich schöne Beispiele für andere Weine. Ja, finde ich auch. Also ich finde immer, das ist ganz gut, mal über den Tellerrand hinweg zu trinken. Dann doch das mal. Ist ja sehr vielfältig. Ja, das sind ja alle sehr unterschiedlich. Ja, definitiv. Ja. Und wie gesagt, die so eine traditionelle Weinrebe mal wieder zu verkosten, ist auch was Spannendes. Mhm. Das ist ja gerade auch da, im Weinbau geht es ja auch immer weiter, noch andere Sorten, entwicklungsstärkere Sorten, Ertragssteigerungssorten, robustere Sorten und dann sich dann in Anführungszeichen auf die alten Weinreben und Weinsorten auch wieder zu begeben. Das ist auch was Schönes, das hat auch was mit Traditionspflege zu tun. Genau. Und das macht auch für mich ja auch Wein aus, weil Wein ist ja auch für mich Kultur und das gehört einfach dazu. Ne? Ja. Das muss einfach mal sowas, muss mit dazukommen, Naja, und wenn man dann denkt, dass so eine Kooperative, ich meine, das ist ja jetzt kein Einzelunternehmer, sondern praktisch die ganze Stadt, die dahinter steht, dass die dann sagen, hier, wir machen das mit auch dieser Mischung und wir machen das mit dem besonders gestalteten Etikett. Ich meine, sowas zu gestalten, das ist ja auch Aufwand. Na klar. Und wir machen das mit dem Wachs und so. Das finde ich ja auch sehr lobenswert. Ja, definitiv. Finde ich auch sehr. Und das würde man gerade von der Kooperative nicht erwarten. Da denkt man doch in der Kooperative, da wird eine Standardflasche genommen. Genau. Und dann stellt man da irgendwie eine Verkäuferin hin vorne und dann wird das verkauft. Ja, ja. Und dass man da aber so einen Aufwand treibt, das finde ich schon erstaunlich. Mhm. Oh, da steckt schon viel Liebe dahinter. Mhm. Dass sie das Ganze dann auch so auf Katalanisch durchziehen, das ist ja auch nochmal ein Statement. Auch ein Statement, was nicht immer Erfolg verspricht, denn die müssen das ja auch verkaufen. Ja. Dann sagen die in Spanien, was ist das denn? Genau. Bereits verstehen mit unserem Spanisch. Genau. No, und dann, also das ist schon da gemacht. Und das muss man natürlich auch honorieren. Deshalb habe ich ihn ja auch gekauft, weil ich mir gedacht habe, Mensch, das ist mal was Besonderes. Mhm. Ja, das kommt einem dann katalanisch vor, nicht Spanisch. Ja. Ja, das ist schon, schon gut gemacht. Interessant. Ja, dann vielen lieben Dank für diese tolle Auswahl und für das Geschmackserlebnis. Ja, ich hoffe, dass die Dramaturgie auch einigermaßen gepasst hat. Definitiv hat sie, Das ist ja immer schwierig, wenn man die Weine nicht kennt. Dass dann, also ich hätte im Nachhinein es auch etwas anders gemacht, glaube ich. Hätte tatsächlich den Ego Renugarte, weil er halt doch so ein bisschen flacher ist, weiter nach vorne gestellt. Ja, ja. Das weiß man nicht. Hätte die vielleicht nochmal umgestellt. Den Flan de Gras, ich hätte den Ego Renugarte vielleicht sogar am Anfang genommen. Hätte ich nicht gedacht. Aber das ist so. Ja. Mhm. Aber hinterher ist man mal schlauer und das ist gut, dass jetzt unsere Zuhörer, wenn sie das Ganze dann danach trinken, dann auch schon wissen, was die richtige Reihenfolge ist. Genau. Oder schon vorselektieren können, sagen, oh, das ist dann vielleicht doch nichts für mich oder ich spare mir das. Dann kann man das, glaube ich, in einer besseren Reihenfolge vielleicht auch machen. Oder auch selektiver, das ist ja das Schöne. Ne? Wir probieren für euch vor und können uns dann darüber quasi, unsere Meinung könnt ihr euch dann anhören. Die muss nicht überstimmen. Es gibt ja mal unterschiedliche Geschmäcker. Das ist ja auch gut so. Aber vielleicht ist es für den einen oder anderen einen guten Indikator, wenn er weiß, in welche Richtung es gehen soll oder was die richtige Richtung sein könnte. Genau. Ja. Nun gut. Die Richtung ist auch schon verspät quasi. Ich würde sagen, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei deiner Organisation. Ja. Wir bedanken uns natürlich bei unseren Hörern fürs Zuhören, fürs Kommentieren, fürs Anschreiben, fürs Anmerken, für Lob und für Kritik. Vielen lieben Dank dafür. Ja, sehr gern. Und wir machen dieses Jahr noch eine Folge, gell? Ja, denke ich schon. Wir haben Termine. Wir haben Termine und wir haben Themen. Dann müssen wir mal noch eine Folge machen. Ja, okay. Dann vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.